and starry skies. The lanterns, the lack of light, reminding you of everything you hide. Still missing the pouring rain, but you won't return again. You're late and there is nothing more to add. Did you see us by the window, waiting for a sign? We won't rest until we know that you are fine. Still missing the pouring rain, but you won't return again. You're late and there is nothing more to add. It's the final call, the last way back. Lights will go out anytime, and you're still around on your own. Did you see us by the window, waiting for a sign? We won't rest until we know that you are fine. It's time to be on your way, and from the sea they blow the final note. 'Cause fairies are out tonight, but you cannot make it right. It's been forever since you lost that boat. Did you see us by the window, waiting for a sign? We won't rest until we know that you are fine. Robin Hitchcock hat eine neue Platte aufgenommen. The Man Upstairs heißt sie. Robin Hitchcock, einflussreicher britischer Musiker, der in den, wann war das? Das muss irgendwo 70er Jahre gewesen sein, mit den Soft Boys Musik gemacht hat. Dann, die Egyptians als Backing Band hatte und inzwischen Solo Musik macht seit vielen, vielen Jahren. Das neueste Plateau, neueste Album The Man Upstairs, aufgenommen zusammen mit der Produzentenlegende Joey Boyd. Und darauf covert er zum Teil, teilweise auch eigene Songs, zur Hälfte aber auch covert er Bands wie Roxy Music, The Doors, die Psychedelic Furs oder auch Grant Lee Phillips. Der Track gerade eben I Was a King von einer norwegischen Indie-Pop-Band namens, der Song hieß Fairies. Die Band, die norwegische Indie-Pop-Band, von der das gecovert wurde, hieß I Was a King. Muss man nicht kennen, aber ja, Robin Hitchcock hat zu denen eine besondere Verbindung. Ihr den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in letzter Stunde von Amon Dunes, von, wie heißen die hier noch, Beer in Heaven. Ebenfalls dabei sind Die Sterne, Nils Frevert, dann Rusty, außerdem von Ty Segall, schönsten Lo-Fi-Sound. Und hier Englands neuestes Pop-Wunderkind, FKA Twigs. Lately, I you're tired of waiting. You only want me in open spaces. I'll fill your gaps with people. I know no one's so lonely. Das war FKA Twigs, eines dieser Stimmwunder, mit denen ich nicht wirklich persönlich viel anfangen kann, aber der Rest der Welt scheint entzückt zu sein. FKA Twigs, das ist die Britin mit den jamaikanisch-spanischen Wurzeln namens Talia Barnett, hat einige EPs bisher veröffentlicht und vor kurzem ihr Debütalbum LP1 betitelt, ist in ja, großem Munde sozusagen, in aller Weltsmunde, in den Feuilletons, in den Zeitschriften und ja, der Erfolg sei ihr gegönnt. Man muss ja solche Musik auch nicht hören, wenn man es nicht unbedingt mag. Ich tue es natürlich für euch, weil, ja, will ich euch nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr ja genau gerade den Song des Jahres für euch gehört. Weiter geht's hier beim Sunday's Version mit Rusty von seinem Album Green Language, der Track Raptor. We'll be right back. Das war der Track Raptor von Rusty vom neuesten Album Green Language. Rusty, das ist ein gewisser Russell White, der kommt aus Glasgow und hatte mit seinem Debütalbum Glass Swords im Jahre 2011 ziemlich großen Erfolg. Immerhin wurden seine Tracks für kommerzielle Werbung eingesetzt für einen großen Sportartikelhersteller und auch bei den Olympischen Spielen in London damals verwendet. Zudem kürte der Guardian dieses Werk zum Album des Jahres und ja, jetzt gibt es den würdigen Nachfolger Green Language betitelt. Da gibt es einige pumpende Elektro-Tracks drauf, wie den gerade gehörten Song, aber auch einige, bei denen Leute an den Vocals mit zu Gast sind. So, und er folgt jetzt mit Attack hier nochmal Rusty. We know you'll be hustling backwards, electro slide and rewind. My back is looking like rerun. I've begun to dethrone you, sipping on that Seagrams. Talking about you gon' kill something. Nigga must think they real or something. Go ahead and pop a pill or something. You ain't fucking with me, might as well OD. So after that one take, since I'm free. Run the wrong bitch and I play Rusty. Got a game on lock, let me change that keys. Can't get in it, pull one out. Treat that my way, police radar. Bust all up in it, nuts all in it. Brand new tenor moved all up in it. That's no lease, this ain't with it. Came back, now it's OG City. Who the fuck y'all think y'all is? I'm a grown ass man, I'm living no kids. Back in 2003, used the most of a roll up bag, I'm pouncing to me. Use a trap OG with the knee on the right home bus. One tear, a jean, cut down in the city like nigga with a feet. But I do the same thing, I was just 16. Get money, my nigga, like a poster. If I don't, then I might go postal. Make a nigga dollar, I was gonna post you. If you play around, a nigga might smoke you. Beware what you say to your vocals. Little story, everybody going loco. Gotta put a pussy nigga in a choker. No joke, that's the code of survival. Better wear everybody your rival. And they gotta everybody do a cycle. Put your dollar fingers in a mouse trap. Off that, cause we all what? Can't come back like it's old time. Nigga might as well let me hold some before I take that and you hope for front. Pull up like smoke sign. Sip a OG Mike Rose sign. Pop a bottle Mike Toast sign. Nigga keep hating on my toast sign. Weapon off that black and darker. Put a lane in my Dr. Pepper. Just sitting, you playing checkers. Hit the chest, nothing help you desperate. Nigga talk on that old shit. Might rock the wrong, it's close, spit. Feel no shit, but I know this. Fuck around, hocus pocus. You a focus, I'm a locust. See the big bitches, stay focused. Y'all how like atrocious. My bitch is like ferocious. Play your shit, you can't go. You niggas talking about practice. Roll around with that ass, and if you don't know, start acting. Middleman B. Jackson made a couple hundred, kept stacking. Know that sound like a bragging, but that nigga do got the racks in. I ain't gotta say shit, tell your bitch suck my dick. I ain't gotta say shit, tell your bitch suck my dick. Rusty hörten wir. Der Track Attack an den Vocals war Danny Brown zu hören vom neuesten Album Green Language. Schön in grün auch das Cover, zumindest die Rückseite hier von diesem Album gehalten. Nils Frevert ist ein waschechter Hamburger Jung, der sein fünftes Album diese Woche veröffentlicht. Paradies der gefälschten Dinge heißt es. Die Tracks darauf sehr stark orchestriert, mit vielen Streichern hier und da. Ich habe einen rausgesucht, der etwas mehr, sag ich mal, ihn in den Fokus stellt und sein Gesang und sein Gitarrespiel Loch in der Atmosphäre. Hier kommt Nils Frevert. Du ziehst hier wirklich jeden Schuh an, der da liegt am Wegesrand, und stellst nach einer Weile fest, dass du hinkst, denn du trägst ja nur ein. Ich finde, du bist zu streng mit dir. wenn es das nur wäre. Nenn die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre. Gehst du jedem Gedanken nach, bis in den entlegensten Gang. Und wenn ein Windzug deine Fackel löscht, merkst du erst, du stehst im Dunkeln da. Ich finde, du bist zu streng mit dir. Und wenn es das nur wäre, nenn die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre. Stand in der Zeitung, es war nur eine kurze Nachricht. Hab gehört, Selbstgespräche dürfen nicht verwendet werden vor Gericht. Und du sagst, ich war noch nicht mal vorgeladen, bin ja nur Zeuge der Stereoanlage. Ich finde, du bist zu streng mit dir. Und wenn es das nur wäre, nenn die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre. Tja, ein genialer Geschichtenerzähler, schon seit vielen, vielen Platten lang. Nils Frevert hörten wir mit Loch in der Atmosphäre, einer der wenigen Tracks, die nicht mit Orchester-Sound sozusagen untermalt wurden. Und ja, eigentlich schade, dass er nicht ein bisschen reduzierter klingt bei dieser neuesten Platte. Das tut seinen Songs nicht gut, finde ich, wenn da zu viel Orchester-Sounds ihren Brei dazugeben sozusagen. Neuestes Album Nils Frevert heißt Paradies der gefälschten Dinge. Auch die nächste Band kommt aus Hamburg. Zwar zugezogene, aber trotzdem fast schon einheimisch. Es geht um die Sterne. Flucht in die Flucht heißt ihr neuestes Werk und hier ein richtiger Gassenhauer mit dem Track Mach mich vom Acker. Was mach ich hier? Was hab ich verbrochen? Grillen und Glotzen in riesigen Klötzen, Pferde halten und unterjochen. Was mach ich hier? Was hab ich verbrochen? Mit Autos im Stau stehen und ohne auf dem Schlauch, mit Job scheiße und ohne auch. Die einen unterjocht, die anderen unterjochen. Was mach ich hier? Was hab ich verbrochen? Trag mich hinaus in die Ferne, mein Freund. Ich sähe die Ferne so gerne. Bring mich hier weg und vergelt es dir. Gute Laune-Songs und Schalala-Gesang hat man auch lange nicht mehr gehört von den Sternen. Mach mich vom Acker. Ein Track vom neuesten Album Flucht in die Flucht. Bei den Songs gibt's auch bei einem Track ein Duett mit Alexander Hacke von den Neubauten. Das hören wir nicht, sondern noch ein Track, der eher sternenlastiger klingt. Und zwar, wo soll ich hingehen? Also sei, es geht um Verantwortung. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben war Ty Segall mit dem Track Susie Thump. Ty Segall hat eine neue Platte veröffentlicht, Manipulator heißt sie und die ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Das heißt wie immer mal eine besondere Empfehlung für eben dieses Werk. Ty Segall ist ein Psychedelic Pop Lo-Fi Wunderkind aus Kalifornien, hat schon viele, viele Alben veröffentlicht, in diversen Kollaborationen mitgewirkt, diverse andere Platten selbst produziert. Und hier, glaube ich, sein bestes Album veröffentlicht. 17 Songs sind drauf, die gerade eben haben wir es gehört, abwechslungsreicher nicht sein können. Es ging los mit so ein bisschen Grunge-Sounds, dann irgendwann über in 70er Jahre Psychedelic. Und auch der nächste, wieder eine ganz andere Nummer. Do You Want to Know, Sue? Hier kommt nochmal Ty Segall. Do You Want to Know, Sue? Das war ein Track von Ty Segall vom neuesten Album Manipulator. Abwechslungsreicher geht's eigentlich gar nicht bei diesen 17 Tracks, die hier drauf zu hören sind. Ty Segall sowieso ein ziemliches Arbeitstier. 2012 hat er alleine 3 Alben rausgebracht. Eins mit White Fans zusammen, eins mit seiner Tourband und dann noch ein Soloalbum. 2013 dann mit einem anderen Projekt namens Fast eine Platte veröffentlicht, diverse 7-Inch-Singles, auch nochmal ein Soloalbum. Und jetzt das neueste, Manipulator, für mich das Beste, was er zumindest solo gemacht hat. Es gibt diese White Fans Platte her, die ist auch ziemlich toll, war auch hier in der Platte der Woche vor einigen Jahren. Und die neue Platte, so ein bisschen zwischen Glamrock, Classic Rock, Lo-Fi, ein bisschen Grunge dabei, eigentlich von allem etwas. Für mich ist er eigentlich der Mark Bolan des 20., eigentlich ja schon 21. Jahrhunderts. Ty Segall kann in diese großen Fußstapfen jedenfalls problemlos reintreten. Das kriegt er auf jeden Fall hin. Hier kommt er nochmal mit The Crawler. Tja, Noise Acid's Best, The Crawler, ein Song von Ty Segall, dessen Album Manipulator auf Drag City erschienen ist, hier Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu gibt es, wie dir gewohnt, mehr nachzulesen und nachzuhören auf der Homepage unter sundayservice.de. Ty Segall hat ja auch vor kurzem erst das Album von White Fence produziert, auch das war ihr Album der Woche, For the Recently Found Innocent. Auch ein tolles Werk von einem gewissen Tim Presley, der auch aus Los Angeles kommt. Hiervon nochmal der Track The Light. Yeah. Den Sunday Service und das gerade eben war Musik aus Brooklyn, New York mit Bear in Heaven, eine Band, die von einem gewissen John Philpott gegründet wurde und die 2010 eine ganz, ganz, ganz tolle Platte veröffentlichten mit dem Titel Beast Res Fourth Mouth. Wurde auch hier rauf und runter gespielt mit wirklich ganz, ganz toller, vertrackter Indie-Musik drauf. Jetzt haben Bear in Heaven eine neue Platte veröffentlicht. Time is Over, One Day Old heißt diese. Und die klingt dann doch ziemlich Synthie-lastig, nicht mehr wirklich genauso gut oder noch nicht mal annähernd so gut wie das damalige Album. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass John Philpott, Chef und Kopf dieser Band, sein Line-Up einmal komplett durchgetauscht hat und von den ehemaligen Mitstreitern nicht mehr so viele dabei sind. Bisschen schade, trotzdem einige nette Songs da drauf, aber bei weitem nicht so gut wie das vorherige Werk. Hier nochmal ein Track von ihnen, Memory Heart. Come to me, oh man. Die Band Bear in Heaven hörten wir mit ihrem Memory Heart. Der Song vom neuen Album Time is Over, One Day Old. Und die ja, Synthie- und Gitarrensounds, die hier zu hören sind, sind vor allen Dingen von dem Sänger, von dessen Stimme John Philpott zusammengehalten. Und ja, wie gesagt, früher klang die Band spannender, die Platte trotzdem nicht schlecht. Eamon Dunes, denn da verbirgt sich ein gewisser Damon McMahon. Sein aktuelles Album Love klingt ja eigentlich genauso lassen und einsam wie seine vorherigen Werke. Der Lonesome Cowboy lässt ja hier sozusagen raushängen. Eamon Dunes hier zu hören mit dem Track Rocket Flare. Könnte bei dieser Musik viele Vergleiche ziehen, zum Beispiel das Gitarrenspiel gerade eben hat mich doch sehr an David Kölger erinnert, ein Neuseeländer, der früher auch wirklich wundervolle Musik gemacht hat. Der Gesang bei einigen Ecken, die geschlagen wurden, hat es mich so ein bisschen an Defender Bernhardt erinnert, so nur als Beispiel zu nennen. Aber das war Damon McMahon mit seiner Band, mit seinem Projekt Eamon Dunes und seinem neuestes Album Love. Track gerade eben hieß Rocket Flare und von eben diesem Album auch der letzte Track, I Know Myself. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffentlich dann bis zur nächsten Woche. It takes a lot, babe, I know myself. After this time I've gone to someone else. Feel uncertain, black orchid pill. In an empty vase on the sill. I don't care how. Remember.